أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir lesen immer noch, liebe Geschwister, aus dem Buch الشفاء. الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم von dem großen Gelehrten القاضي عياض، der im 6. Jahrhundert gelebt hat, nach Hijr. Also 5. 6. Jahrhundert nach Hijr. Und wir haben in den anderen oder vorigen Vorträgen über die Liebe der Gefährten und der Salaf-Generation zum Prophet a.s.w. ein bisschen gelesen. Und gestern hatten wir auch über den Prophet a.s.w. Erzählt. Und das Thema, was wir gestern hatten, das war seine Askese, also die Askese des Propheten a.s.w. und andere Eigenschaften von ihm, alaihissalatu wassalam. Also auch über seine Bescheidenheit, sowie andere Eigenschaften. Heute, inshallah, reden wir über zwei andere Eigenschaften vom Prophet, alaihissalatu wassalam. Und zwar seine Sauberkeit. Und mit Sauberkeit rede ich über, meine ich damit die Sauberkeit seines Körpers und seine Sanftmut und seine Milde, wie er mit den anderen umgegangen ist. Imam Qadi Iyad sagte: وَأَمَّا نَظَافَةُ جِسْمِهِ وَطِيبُ رِيحِهِ وَعَرَقِهِ ونزاهته عن الأقدار وعورات الجسد، فكان قد خصه الله تعالى في ذلك بخصائص لم توجد في غيره. الله سبحانه وتعالى hat den Propheten عليه الصلاة والسلام eine Stufe von Sauberkeit und eine Stufe von guten Geruch gegeben, was keinem vor ihm gegeben wurde. Sein Körper war rein, sein Körper hatte auch einen schönen Duft gehabt. لم توجد في غيره ثم تممها بنظافة الشرع وخصال الفطرة العشر وقال بني الدين على النظافة. Der Prophet عليه الصلاة والسلام wurde von Allah subhanahu wa ta'ala gereinigt und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm die Scharia gegeben, die auch die Person reinigt. Was heißt das? Es heißt, er war von Natur aus rein und die Scharia macht ihn nochmal reiner. Und sie macht ihn nochmal reiner. Und er gab ihm die Eigenschaften der Fitra. Die Eigenschaften der Fitra, das sind diese 10 Eigenschaften, die in anderen Hadith zitiert wurden. Und der Prophet a.s. sagte, Bunyaddin, der Din ist auf Sauberkeit aufgebaut. Der Din ist auf Sauberkeit aufgebaut. Haddathana Sufyan ibn al-As وغير واحد قالوا. Sufyan ibn al-As hat uns überliefert, so wie andere, dass Ahmad ibn Umar erzählte, dass Abu al-Abbas al-Razi uns erzählte, dass Abu Ahmad al-Jaludi uns erzählte, er sagte, dass Ahmad ibn Sufyan uns erzählte, dass Muslim ibn al-Hajjaj uns erzählte, dass Qutayba uns erzählte, dass Ja'far ibn Sulaiman von Thabit ibn Anas gesagt hat. ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيء أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dieser Gefährte sagte, ich habe keinen Mokus gerochen oder einen Duft gerochen, der besser war als der Geruch von dem Prophet alayhi salatu wassalam. ولا شيء أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن سمرة أنه صلى الله عليه وسلم مسح خده قال فوجدت ليده بردا وريحا. جابر بن سمرة wurde einmal von dem Prophet عليه الصلاة والسلام am Gesicht gestreichelt. Dieser Gefährte Jabir ibn Sumra sagte, sein Hand war schön kühl und sie hat geduftet. كأنما أخرجها من جوءة عطار. Als ob er seine edle Hand bei einem Duftverkäufer hatte. قال غيره مسها بطيب أم لم يمسها يصافح المصافح فيظل يومه يجد ريحها. Egal ob der Prophet عليه الصلاة والسلام sein Hand geduftet hat oder nicht. Egal, wenn er dir die Hand reicht, dann bleibt ein Geruch in deiner Hand den ganzen Tag. ويضع يده على رأس السبي فيعرف من بين السبيان بريحه. Und wenn er seine Hand auf einem Kind legt, dann kann man schon mal erkennen, unter vielen Kindern, welches Kind wurde vom Prophet a.s. berührt, nur vom Geruch her. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أنس فعرق فجاءت أمه بقارورة. Einmal schlief der Prophet عليه الصلاة والسلام im Haus von Anas ibn Malik. Ein Gefährte vom Prophet عليه الصلاة والسلام und sein Diener. Dann kam die Mutter von Anas ibn Malik und sie kam mit einer kleinen Flasche und sie hat angefangen, den Schweiß vom Prophet a.s. in dieser Flasche zu sammeln. Und dann hat der Prophet a.s. sie gefragt, فَسَأَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ نَجْعَلُهُ فِي طِيبِنَا وَهُوَ مِنْ طِيبِ الطِّيبِ. Sie sagt, wir vermischen dein Schweiß mit unserem Duft, mit unserem Parfum. وهو من أطيب الطيب. Und es macht daraus, also wenn man das vermischt, dann macht daraus das Beste, allerbeste von den Düften. وذكر البخاري في تاريخه الكبير عن جابر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر من طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه. Imam Bukhari überlieferte in seinem Buch At-Tarikh al-Kabir von Jabir ibn Abdullah, der Gefährte, er hat gesagt, keiner hat einen Weg genommen, welchen der Prophet a.s.w. auch genommen hat und nicht bemerkt hat, dass der Prophet a.s.w. vorhin hier war. Also wenn der Prophet a.s. auf einem Weg läuft und danach eine andere Person auf demselben Weg läuft, dann sie erkennt, dass auf diesem Weg der Prophet a.s. war, nur vom Geruch her. وذكر إسحاق بن راهوي أن تلك كانت رائحته بلا طيب. إسحاق بن راهوي hat überliefert und hat gesagt, dass es sein Geruch war von Natur aus, dass es der Geruch vom Prophet a.s. war so von Natur aus, ohne sich zu parfümieren oder zu düften. وروى المزني عن جابر رضي الله عنه أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فالتقمت خاتم النبوة بفمي فكان ينم علي مسكا. Der der Gefährte Jabir radiallahu anhu war einmal auf demselben Reittier mit dem Prophet a.s.w. Also er saß hinten. Sie saßen auf demselben Reittier. Und so hat er, Jabir ibn Abdullah, hat er diesen, das war wie eine Art Muttermal im Rücken vom Prophet a.s.w., was man den Siegel des Prophetentums nennt. Er hat einfach diesen Siegel vom Prophetentum im Mund genommen. Dann hat er gesagt, es hat nach Mokus gerochen. وقد حكى بعض المعتنين بأخباره وشمائله أنه كان إذا أراد أن يتغوط انشقت الأرض فابتلعت غائطه وبوله وفاحت لذلك رائحة طيبة صلى الله عليه وسلم. Manche Überlieferer, manche Historiker, die Eigenschaften vom Prophet a.s. gesammelt haben, sie haben gesagt, dass wenn der Prophet a.s. sein Geschäft machen wollte, dann öffnete sich die Erde und nahm die Fäkalien und sein Urin auf. Und daraus kam ein schönen Duft vom Prophet a.s. وأسند محمد بن سعد كاتب الواقدي في هذا خبرا عن عائشة. Und über diese Sache gibt's eine Überlieferung von Sayyidatuna Aisha radiallahu anha. Sie sagte: O Prophet, wenn du auf Toilette gehst, also damals gab es keine Toilette, aber sie gingen also zu einem leeren Ort, gehst, dann wir sehen danach nicht die Spuren. Damit sind gemeint, also was man hinterlässt, wenn man auf Toilette ist. فقال يا عائشة, O عائشة. Dann hat er geantwortet, O عائشة, weißt du nicht, dass die Erde das aufnimmt, was von den Propheten rauskommt, so dass es nichts zu merken gibt, so dass es danach nichts zu merken gibt. وهذا الخبر وإن لم يكن مشهورا فقد قال قوم من أهل العلم بطهارة هذين الحدثين من صلى الله عليه وسلم وهو قول بعض أصحاب الشافعي حكاه الإمام أبو نصر بن الصباغ في شمائله. Und obwohl diese Überlieferung nicht so bekannt ist, so haben viele Gelehrten gesagt, dass was aus dem Prophet a.s. rauskommt, rein ist. Im Gegensatz zu den anderen Menschen. Das ist eine Überlieferung von manchen Gefährten des gelehrten Imam Shafi'i. Das ist auch eine Meinung bei manchen Gelehrten von den Malikiten. ومنه حديث علي رضي الله عنه غسلت النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أجد شيئا فقلت طبت حيا وميتا قال وسطعت منه ريح طيبة لم نجد مثلها قط. Als er gestorben war und als Imam Ali radiallahu anhu ihn reinigen wollte, hat er nichts gerochen, was man normalerweise von verstorbenen Menschen riecht. Dann hat er gesagt, du bist, O Prophet, du bist rein, sowohl in deinem Leben als auch in deinem Tod. Und daraus, also aus ihm, kam ein schöner Geruch. Und dasselbe wurde auch von Imam Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu überliefert. Als er den Prophet a.s.w. geküsst hat, und als der Prophet a.s. Sohn gestorben war, hat er ihn geküsst und er hat einen schönen Geruch gerochen. ومنه شرب مالك بن سنان دمه يوم أحد. مالك بن سنان hat das Blut vom Prophet a.s.w. in der Schlacht von Uhud getrunken. Und der Prophet a.s. hat ihm das erlaubt. وقوله له لن تصيبه النار. Und als er das getan hat, hat der Prophet a.s. zu ihm gesagt, die Hölle, das Feuer, wird dir niemals schaden. ومثله شرب عبد الله بن الزبير دم حجامته فقال عليه السلام ويل لك من الناس وويل لهم منك. Und Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu hat auch das Blut vom Prophet a.s.w. getrunken, als der Prophet a.s.w. sich schröpfen ließ. Und der Prophet a.s.w. hat zu ihm gesagt, wehe dir vor den Leuten und wehe die Leute vor dir. Und er hat ihn nicht kritisiert wegen dieser Tat. وقد روي نحو من هذا عنه في امرأة شربت بوله فقال لها لن تشتكي وجع بطنك أبدا. Und eine Frau hat einmal seinen Urin getrunken und sie hat ihr gesagt, du wirst niemals Bauchschmerzen haben. ولم يأمر واحدا منهم بغسل فمه. Und sie hat keinem von diesen Gefährten befohlen, dass er seinen Mund spülen soll. ولا نهاه عن عودة. Und sie hat keinem verboten, dass er das macht oder das wiederholt. وحديث هذه المرأة التي شربت بوله صحيح. Und die Überlieferung bezüglich dieser Frau, die seinen Urin getrunken hat, ist authentisch, ist sahih. ألزم الدارقطني مسلما والبخاري إخراجه في الصحيح. الدارقطني, ein großer Hadith-Gelehrter, der hat Imam Muslim und Imam Bukhari kritisiert, weil sie das nicht überliefert haben. واسم هذه المرأة بركة. Und der Name von dieser Frau ist Baraka. واختلف في نسبها وقيل هي أم أيمن. Und es gibt einen Meinungsunterschied. Wer ist diese Frau? Manche haben gesagt, das ist Umm Ayman und sie war eine Dienerin beim Prophet a.s.w. Der Prophet a.s.w. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يوضع تحت سريره يبول فيه من الليل فبال فيه ليلة ثم افتقده فلم يجد فيه شيئا فسأل بركة عنه فقالت قمت وأنا عطشانة فشربته وأنا لا أعلم. Der Prophet a.s.w., der hatte immer einen Topf neben seinem Bett, in dem er, wenn er sein Geschäft haben will, dann macht er das in der Nacht. Und einmal ist er aufgestanden und er hat bemerkt, dass diesen Topf leer war, obwohl er weiß, dass drin Urin war. Dann hat er gefragt, dann hat diese Salama, diese Baraka gesagt, O Prophet, ich war durstig in der Nacht, ich bin aufgestanden und dann ich habe nur diesen Topf gefunden, ich habe daraus getrunken und davon getrunken und ich wusste nicht, was drin stand. Rawa Haditha Ibn Jurayj wa ghayruhu. Ibn Jurayj und andere haben diesen Hadith überliefert. Wa kana an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qad wulida makhtunan. Der Prophet alayhi salatu wa sallam wurde beschnitten geboren. Maqtu as-surra, sein Bauch, wie nennt man das? Surra. Sein Nabelschnur war schon geschnitten. وروي عن أمه آمنة أنها قالت ولدته نظيفا ما به قدر. Und seine Mutter Amina hat gesagt, dass als sie ihm gebar, war er sauber. وعن عائشة رضي الله عنها ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. Und عائشة رضي الله عنها hat gesagt, ich habe niemals das Geschlechtsteil vom Prophet عليه الصلاة gesehen. Und zwar, wie Imam Ali al-Qari gesagt, es war aus Scham vor ihm. وعن علي رضي الله عنه أوصال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغسله غيري فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه. Und der Prophet عليه الصلاة hat zu Ali رضي الله عنه gesagt, du wirst mich waschen, wenn ich sterbe, weil jeder, der meine Aura sieht, der wird blind. وفي حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى سمع له غطيط. Und einmal hat der Prophet a.s.w. geschlafen und man hat gehört, man hat den Geruch, da hat den Geräusch von dem Schlafenden gehört. Das heißt, er hat tief geschlafen und dann ist er aufgestanden. Dann ist er aufgestanden und er hat einfach gebetet, ohne Wudu zu machen. Ikrima sagte, قال Ikrima, لأنه صلى الله عليه وسلم كان محفوظا. Weil der Prophet عليه الصلاة والسلام war bewahrt. Er war bewahrt von Allah سبحانه وتعالى, dass er etwas Falsches macht, ohne es zu bemerken. Jetzt inshallah gehen wir zu dem zweiten Teil dieses Vortrages, und zwar über die Sanftmut vom Prophet عليه الصلاة والسلام. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه آية خذ العفو وأمر بالعرف سأل جبريل عليه السلام عن تأويلها. الله سبحانه وتعالى diese آية offenbart hat, und zwar übe Nachsicht, gebiete das Rechte und wende dich von den Unwissenden ab, hat سيدنا جبريل عليه السلام gefragt, wie soll ich mal diese آية verstehen? Dann hat Jibril a.s. gesagt, ich werde mal meinem Herrn danach fragen. Und als Jibril die Antwort bekommen hat, ist er zurückgekommen zum Prophet a.s. und sagte ihm, Ja Muhammad, inna Allah ya'muruka an tasila man qata'ak. Allah subhanahu wa ta'ala befehlt dir und gebietet dir, dass du diejenigen, die den Kontakt mit dir abbrechen oder abgebrochen haben, dass du sie besuchst, dass du den Kontakt wieder mit ihnen aufnimmst. وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكْ, und du gibst demjenigen, der dir nicht geben wollte. وَتَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكْ, und dass du demjenigen, der dir etwas ungerecht getan hat, verzeihst. وقال الله تعالى, Allah سبحانه وتعالى sagt, واصبر على ما أصابك. Allah سبحانه وتعالى sagt, und übe dich in Geduld wegen dem, was dich traf. Und Allah سبحانه وتعالى sagt, übe dich in Geduld genauso wie Ulul Azm. Das sind eine bestimmte Stufe von den Gesandten. Wie die Ulul Azm vor dir Geduld gezeigt haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sie sollen ihn verzeihen, wollt ihr nicht auch, dass Gott euch vergibt? Gott ist voller Vergebung und Erbarmen. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ أَزْمِ الْأُمُورِ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Geduld zu fassen und dem Täter zu verzeihen, darum soll sich der Rechtschaffene bemühen. وَلَا خَفَاءَ بِمَا يُؤْثَرُ مِنْ حِلْمِهِ وَاحْتِمَالِهِ وَأَنَّ كُلَّ حَلِيمٍ قَدْ عُرِفَتْ مِنْهُ زَلَّ. Imam Qadi Iyad sagt, aber es ist bekannt, dass jeder, der bekannt ist durch Sanftmut und Milde und Barmherzigkeit, er hat irgendwann einen Fehler gemacht und irgendeinmal war er nicht sanftmutig oder nicht barmherzig, sondern der hat anders reagiert. Außer beim Prophet a.s.w. Bei ihm sagt Imam Qadi Iyad, la yazidu ma'a kathrati al-ada illa sabran. Je mehr man mit ihm hart ist, je mehr man mit ihm ungerecht ist, desto ist er geduldiger. وَعَلَى إِسْرَافِ الْجَاهِلِ إِلَّا حِلْمًا. Und je mehr man unwissender mit ihm umgeht und grob mit ihm umgeht, dann ist er sanftmütiger. حَدَّثَ الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدْ بْنُ عَلِي التَّغْلِبِ. القاضي أبو عبد الله محمد بن علي التغلبي überlieferte uns andere. Er hat gesagt, Muhammad bin Attab erzählte uns, dass Abu Bakr bin Waqid al-Qadi uns erzählte, uns andere, dass Abu Isa uns erzählte, dass Ubaidullah uns erzählte, dass Yahya bin Yahya uns erzählte, dass Imam Malik überliefert hat von Ibn Shihab, von Urwa, von Aisha radiallahu anha, dass sie gesagt hat, ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منهم. Der Prophet عليه الصلاة والسلام, immer wenn die Wahl zwischen zwei Sachen hatte, dann nahm immer die leichtere Sache, solange es keine Sünde gewesen wäre. Aber wenn es eine Sünde gewesen ist, dann war die Person, die am weitesten von dieser Sache war. وَمَنْ تَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ بِهَا. Und der Prophet a.s. hat nie Rache für ihn selbst genommen, außer wenn die Grenze von Allah subhanahu wa ta'ala überschritten wurde, dann hat Rache für Allah subhanahu wa ta'ala genommen. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت رباعيته وشج وجهه. Es wurde überliefert, als der Prophet عليه الصلاة والسلام verletzt wurde am Gesicht und sein Mund auch verletzt in der Schlacht von Uhud, die Gefährten konnten das nicht mehr ertragen. Dann haben sie gesagt, لو دعوت عليهم فقال, sie haben ihm gesagt, oh Prophet, mach mal Dua gegen diese Personen, mach mal Dua gegen diese Übertreiber. Dann hat gesagt, der Prophet a.s. إني لم أبعث لعانا, ich wurde nicht als ein Verflucher gesandt, ولكني بعثت داعيا ورحمة, sondern ich wurde als Da'i, jemand, der zum Islam ruft und Barmherzigkeit. Allahumma hdi qawmi, o Gott, leite mein Volk recht, fa'innahum la ya'lamun, sie wissen nicht. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في بعض كلامه بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد دعا نوح على قومه فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه sagte, ich würde mein Vater und mein Mutter für dich opfern. Das ist ein Spruch, was die Araber sagen, liebe Geschwister, bi abi anta wa ummi. Ya Rasulullah, der Prophet Nuh hat Dua gegen sein Volk gemacht, indem gesagt hat, oh Gott, lasse mal auf dieser Erde kein Haus von den Ungläubigen. وَلَوْ دَعَوْتَ عَلِينَ مِثْلَهَا لَهَلَكْنَا. Hättest du auch so ein Dua gemacht, dann wären wir alle vernichtet. فَلَقَدْ وُطِئَ ذَهْرُكَ. Man hat dein Rücken betreten und mit den Füßen geschlagen. وَأُدْمِيَ وَجْهُكَ. Und dein Gesicht hat geblutet. وَكُسِرَتْ رُبَاعِيَتُكَ. Und deine Zähne wurden verletzt. فأبيت أن تقول إلا خيرا. Und trotzdem hast du nur Gutes gesagt. فقلت, indem du gesagt hast, اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. Indem du gesagt hast, O Allah, verzeihe meinem Volk, sie wissen nichts. Imam Qadi Iyad sagt, انظر ما في هذا القول من جماع الفضل ودرجة الإحسان وحسن الخلق وكرم النفس وغاية الصبر والحلم. Siehe, wie viel Sanftmut und wie viel guten Charaktereigenschaften in dieser Aussage sich verstecken. إذ لم يقتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على السكوت عنهم. Der Prophet عليه الصلاة والسلام hat sich nicht mit dem Schweigen begnügt, sondern er hat ihnen verziehen und er hat Barmherzigkeit gegenüber diesen Personen und er hat für sie Dua gemacht und Fürsprache bei Allah subhanahu wa ta'ala gelegt, indem er gesagt hat, O Gott, leite sie recht und verzeih ihnen. ثم أظهر سبب الشفقة. Und er hat gezeigt, warum er Barmherzigkeit für sie empfindet, indem er zu Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, mein Volk, meine Leute. ثم اعتذر لهم. Und er hat eine Ausrede für sie gefunden bei Allah subhanahu wa ta'ala, indem er gesagt hat, sie wissen nicht. ولما قال له الرجل عدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله لم يزده في جوابه أن بين له ما جهله وواعظ نفسه وذكرها بما قال له فقال ويحك فمن يعدل إن لم أعدل خبت وخسرت إن لم أعدل. Einmal kam ein Person zum Prophet عليه الصلاة والسلام und dieser Mann hat zum Prophet عليه الصلاة والسلام gesagt, sei gerecht, deine Verteilung ist keine Verteilung von einer Person, die für Allah subhanahu wa ta'ala handelt. Also einmal der Prophet a.s., der hat Sachen verteilt unter seinen Gefährten und dann eine Person war nicht damit zufrieden und dann hat er gesagt, sei gerecht, diese Verteilung ist nicht von einer Person, die Allah für Allah handelt. Es war schon grobe Worte von ihm. Dann hat, was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt? Er hat ihm gesagt, wehe, wer kann überhaupt gerechter sein, wenn ich nicht gerecht bin? Verloren habe ich, wenn ich nicht gerecht wäre. Er hat ihm erstmal mit Milde geantwortet. Und danach, er hat sich selbst ermahnt. Der Prophet a.s. hat selber ein Nasiha für ihn selbst gegeben. وَنَهَا مَنْ أَرَادَ مِنْ أَصْحَابِهِ قَتْلَهُ. Und manche Gefährten wollten diese Person schon mal töten. Und dann hat der Prophet a.s. ihnen das Verbot. وَلَمَّا صَدَّ لَهُ غَوْرَثْ بْنُ الْحَارِثْ لِيَفْتِكَ بِهِ ورسول الله صلى الله عليه وسلم منتبذ تحت شجرة وحده قائلا والناس قائرون في غزاة فلم ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم bis zum Ende dieser Geschichte. So einmal der Prophet عليه الصلاة والسلام, der war unter einem Baum und er hat geschlafen und seine Gefährten waren weit von ihm und dann stand plötzlich einer von den Kuffar und er wollte den Prophet a.s. töten. Und dann hat er mit Hochmut zu ihm gesagt, man yamna'uka minni, wer wird dich jetzt überhaupt schützen? Dann hat der Prophet a.s. gesagt, Allah wird mich schützen. Und in diesem Moment hat diese Person den Schwert verloren und hat der Prophet a.s. dieses Schwert in der Hand genommen und er hat zu ihm gesagt, wer wird dich jetzt schützen vor mir? Dann hat diese Person gesagt, sei mal besser als ich. Dann hat der Prophet a.s. ihm verziehen und diese Person, sie ist zu ihrem Stamm oder zu ihren Leuten gegangen und er hat ihnen gesagt, ich bin von dem Besten der Menschen zurückgekommen. ومن عظيم خبره في العفو عفو عن اليهودية التي سمته. Und über sein Sanftmut und Barmherzigkeit kann man auch die Geschichte von der Jüdin in diesem Zusammenhang erwähnen. Eine Jüdin hat ihm sallallahu alaihi wasallam gezaubert. Also sie hat versucht, ihm Sihr, schwarze Zauberei zu geben. Und als sie erwischt wurde, hat der Prophet a.s.w. ihr verziehen, laut der authentischsten Überlieferung. Und dasselbe hat er auch mit Labid ibn al-Asam, der auch ein Zauberer war, getan. وكذلك لم يؤاخذ عبد الله بن أبي وأشباهه من المنافقين بعظيم ما نقل عنهم. Und der Prophet عليه الصلاة والسلام, er hat niemals die Heuchler in Rechenschaft gezogen und er hat sie nicht getadelt. Und die Gefährten, sie haben ihm gesagt, O Prophet عليه الصلاة والسلام, töte mal diese Heuchler. Dann hat er gesagt, nein. Ich will nicht, dass die Leute erzählen, dass Muhammad seine Gefährte tötet. Weil die Heuchler, die waren äußerlich Muslime. Die zählten damals zu den Gefährten des Propheten a.s. äußerlich. Und wenn der Prophet a.s. sie getötet hätte, dann hätten die Kuffar gesagt, ja schaut mal, dieser Prophet, der tötet sogar seine Gefährten. Und einmal kam eine Person zum Prophet a.s., die irgendwelche Schulden bei dem Prophet a.s. hatte. Und diese Person war Kafir, die war noch nicht Muslim. Und er hat ihm gesagt, Innakum ya bani Abdul Muttalib mutulun. Weißt ihr, o ihr Kinder von Abdul Muttalib, ihr verspätet und ihr zögert, wenn es um Rückzahlung geht. فانتهره عمر وشدد له في القول. عمر hat ihn angeschrien und er war hart mit ihm. Dann hat der Prophet عليه الصلاة lächelnd gesagt, أنا وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج. Ich war mit ihm. Und wir haben so ein Aussage von dir gar nicht gebraucht, O Omar. Du hättest mir sagen können, gib mal ihm, was er dir schuldet. Und du hättest ihm sagen können, dass er das in Höflichkeit und in höflicher Art sagen müssen. ثم قال لقد بقي من أجله ثلاث. Der Prophet a.s. hat er gesagt, eigentlich, ich habe noch 3 Tage Wartezeit. Diese Person war ein bisschen eilig. Und dann hat er Sayyidina Umar radiallahu anhu befohlen, dass er diese Person, diesen Mann, ihr Geld oder ihr Eigentum zurückgibt, was der Prophet a.s. Zu geben hatte. Und zusätzlich sollte er 20 Maße geben. Warum? Als Vergeltung für diese Person, weil diese Person wurde von Omar beängstigt. Also er hat Angst bekommen, als Omar ihn angeschrien hat. Als Belohnung gab ihm der Prophet a.s. noch mehr, als er ihm verschuldet, damit er nichts in seinem Herzen trägt. Und das war der Grund seines Islam. Dann hat er den Islam angenommen und diese Person hat eigentlich diese ganzen Theater, dieser Sahabi radiallahu anhu, hat am Anfang das Theater gemacht, nur um den Prophet a.s. zu prüfen, weil er gesagt hat, ich habe alle Zeichen des Prophetentums bei ihm gesehen, außer 2 Sachen. Und zwar يسبق حلمه جهله. Er ist eher sanftmütig als hart. ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلمت. Und je mehr man mit ihm grob und unhöflich ist, desto ist er sanftmütiger, صلى الله عليه وسلم. Und es genügt nochmal als Geschichte, liebe Geschwister, wie er mit seinem Volk umgegangen ist. Ich mache jetzt eine kleine Zusammenfassung, weil ich kann jetzt nicht den ganzen Text weiterlesen. Ich habe nur 3 Minuten noch. die Leute von Mekka, als sie verloren haben und als der Prophet a.s. Mekka bekommen hat und die Oberhand über die Kuffar bekommen hat, dann hat er einfach seinem Volk verziehen und er hat ihnen nicht zur Rechenschaft gezogen. Und sogar derjenige, der gegen ihn gekämpft hat, und zwar Abu Sufyan, der gegen ihn gekämpft hat und seinen Onkel getötet hat und seinen Gefährten getötet hat, er hat ihm verziehen und er hat mit ihm ganz lieb geredet. Er hat ihm gesagt, O Abu Sufyan, bis wann wirst du es verzögern? Wann wirst du es wissen? Und wann wirst du es bezeugen, dass es keinen Gott gibt, außer Allah subhanahu wa ta'ala? Dann hat Abu Sufyan radiallahu anhu gesagt, Ma ahlamaka wa awsalaka wa akramaka. Wie groß ist dein Sanftmut? Wie groß ist dein gutes Benehmen mit deinem Volk? Und wie großzügig bist du, O Prophet a.s. Wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ab'ad an-nasi ghadaban wa asra'ahum ridan. Der Prophet a.s. war die Person oder der Mensch, der am weitesten von der Wut und von wütend sein. Wa asra'ahum ridan. Und der war am schnellsten, der die Zufriedenheit bekommt, sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.